Woher kommen Sie? Ich komme aus Mazedonien. Was ist Ihr Lieblingsgericht? Mein Lieblingsgericht sind Gipfeli. Das ist eine Art, spezielle Art von Mazedonien. Welche Zutaten braucht man dafür? Also dazu braucht man Mehl, dann ein wenig Zucker, ein wenig Salz, ein paar Tröpfchen Öl und Wasser und Milch dazu. Gibt es eine besondere Geschichte zu diesem Gericht? Also diesem Gericht kommt ursprünglich von unseren Großeltern und darum ist auch eine Art von meinen Lieblings, weil dies hat oft meine Großmutter zubereitet. Wann isst du dieses Gericht am meisten? Also meistens gibt es dieses Gericht an Geburtstage, an Hochzeiten oder so, an besonderen Festzeiten oder irgendwie zum Beispiel an Familienessen, wo wir das zubereiten. Wer hat dir das Kochen beigebracht? Also das Kochen hat meine Großmutter in der Erste mir das beigebracht und dann auch meine Mutter. Gibt es besondere Gewürze oder Zutaten? Also das Essen hat eine große Bedeutung bei unserer Kultur. Oft, wenn wir mit der Familie zusammen sind oder irgendwie Feste haben, schauen wir darauf, dass gute Gerichte vorbereitet werden und immer den Tisch voll ist mit Essen. Gibt es traditionelle Gerichte in deiner Familie, die oft gekocht werden? Also ein sehr traditionelles Gericht ist Bohnen zubereiten. Also das heißt, entweder werden die gekocht oder in Backofen zubereitet. Dann wäre Aivar, was sicher sehr bekannt ist, auch hier, wo man auch in den Läden finden kann. Wird oft im Herbst zubereitet und das kann man danach in Gläser einpacken und wird danach für das ganze Jahr oder kann gebraucht werden. Wie hast du Kochen gelernt? Ich habe Kochen von meiner Mutter gelernt, aber auch von meiner Großmutter, wo ich sehr oft mit ihr in der Küche war. Warum hast du dieses Rezept ausgewählt? Dieses Rezept habe ich ausgewählt, weil eine von meinen Lieblingsgerichten ist und weil es auch verbunden ist mit meiner Kindheit, da meine Großmutter, aber auch meine Mutter, die es auch immer zubereitet hat und ich es immer und oft gegessen habe. Vielen Dank für dein Interview. Gerne.